nur wir. Aber darum sind wir hier. Ja, du sagst, es sei nur wir. Aber wir haben das studiert. Ich hätte gern ein stilles Wasser. Erzähl kein Käse, hol mal zwei Hefe. Denn mit Wasser gießt man Blumen oder putzt Zähne. Die Mehrzahl von Bier ist Kassen und nicht Biere. Der Zapfern und der Schluck steckt sind meine Lieblingstiere. Und eigentlich wollte ich mir heute einen Toyota kaufen. Doch der Tag, der endete im Komasaufen. Es ist schon spät, mein Kind. Wohin des Weges, wo wollen wir hin? Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkohol. Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkoholiker. Auf dem Weg zum Alkohol, Alkohol. Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkoholiker. Du sagst, es sei nur Bier. Aber darum sind wir hier. Ja, du sagst, es sei nur Bier. Aber wir haben das studiert. Ich hätte gerne eine Weißweinschorle. Was ist mit dir, Mann? Germanien ist Bierland. Saufen ist hier Tradition, wie in Spanien der Stierkampf. Weißt du noch die ganzen geilen Partys ohne Saufen? Ich hab schon tausendmal aufgehört mit Saufen. Kein Problem. Ich bin kerngesund, ich bräuchte nur ne Dialyse. Ich ess jeden Tag Salate, wie ist mein Gemüse? Es ist schon spät, mein Kind. Wohin des Weges, wo wollt ihr hin? Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkohol. Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkoholiker. Auf dem Weg zum Alkohol, Alkohol. Wir sind auf dem Weg zum Alkohol, Alkoholiker. Du sagst, es sei nur Bier. Aber darum sind wir hier. Ja, du sagst, es sei nur Bier. Aber wir haben das studiert. Und es geht ein kleines Bierchen ist kein kleines Bierchen. Und zwei kleine Bierchen sind ein kleines Bierchen. Aber ein kleines Bierchen ist kein kleines Bierchen. Und drei kleine Bierchen sind zwei kleine Bierchen. Aber zwei kleine Bierchen sind ein kleines Bierchen. Und ein kleines Bierchen ist kein kleines Bierchen. Ein